Kochen macht schlau. Je aufmerksamer unsere Vorfahren das Feuer beobachteten, desto besser lernten sie es kennen. Sie begriffen, dass es, obwohl es grausam und gefräßig ist, bestimmten Regeln gehorcht. Also überlegten sie, wie sie es sich zum Freund machen konnten. Sie hielten einen langen Stock in einen brennenden Baum und zogen ihn mit glimmender Spitze wieder heraus. Jetzt hatten sie ein tragbares Feuer. Es verbrannte sie nicht, doch sie konnten alles anzünden, was sie mit ihrem Stock berührten. Sie konnten das Feuer mit sich nehmen, sich daran wärmen und sich damit die Löwen vom Hals halten. Ein Problem gab es allerdings noch. Sie hatten keine Ahnung, wie man ein Feuer selbst anzündet. Jedes Mal auf einen Blitz zu warten, war auf Dauer natürlich keine Lösung. Stell dir vor, du hockst Tag ein, Tag aus, nass und frierend neben einem Baum und es will einfach kein Blitz einschlagen. Oder ein Löwe jagt dich. Dann hast du erst recht keine Zeit, auf ein Gewitter zu warten. Dann brauchst du das Feuer sofort. Doch auch hier fanden die Menschen eine Lösung. Oder besser gesagt gleich zwei. Bei der ersten musste man zwei verschiedene Steine, einen Feuerstein und einen Pyrit, kräftig gegeneinander schlagen. Dabei entstanden Funken. Diese mussten dann nur noch auf ein paar trockene Blätter fallen und man konnte hoffen, dass die dann anfingen zu brennen. Bei der zweiten Methode wurde eine Kuhle in ein trockenes Holzstück gekerbt und mit trockenen Blättern gefüllt. Dann wurde ein angespitzter Stock in die Kuhle gesteckt und blitzschnell zwischen den Händen gedreht, wie ein Bohrer. Nach einer Weile war die Stockspitze so heiß, dass sie die Blätter entzündete. Erst stieg eine feine Rauchsäule auf, dann eine kleine Flamme. Das Feuer brannte. Wenn jetzt ein Löwe auftauchte, brauchten unsere Vorfahren nur noch mit ihrer Fackel zu fuchteln, und er suchte das Weite. Die Herrschaft über das Feuer machte die Menschen zu etwas Besonderem. Während die Tiere ihre Kraft nur aus ihrem Körper schöpften, aus ihren starken Muskeln, ihren scharfen Zähnen und ihren spitzen Krallen, sicherte sich der Mensch mit dem Feuer eine Kraftquelle, die niemals versiegte. Eine Energie, die unerschöpflich war und völlig unabhängig vom Körper. Mit einem brennenden Stock konnte noch der mickrigste Typ innerhalb weniger Stunden einen ganzen Wald abfackeln, tausende von Bäumen zerstören und noch mehr Tiere töten.